Erst als Jesus die vielen Menschen sah, ging er auf einen Berg. Dort setzte er sich und seine Jünger kamen zu ihm. Zweiter dann begann er zu sprechen und lehrte sie Folgendes: Dritter, glücklich sind die, die im Geist arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Vierter, glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Fünfter, glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Sechster, glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Siebter, glücklich sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit gezeigt werden. Achter, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Neunter, glücklich sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Zehnter, glücklich sind die, die wegen ihrer Gerechtigkeit verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Elfter, ihr seid glücklich, wenn Menschen euch beschimpfen, verfolgen und lügenhaft alles Böse über euch sagen, weil ihr zu mir gehört. Zwölfter, freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Genauso wurden nämlich die Propheten vor euch verfolgt. Dreizehnter, ihr seid das Salz für die Erde. Wenn das Salz aber seinen Geschmack verliert, womit kann man es dann wieder salzig machen? Es ist zu nichts mehr Nütze, außer weggeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Vierzehnter, ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann man nicht verstecken. Fünfzehnter, man zündet auch keine Lampe an und stellt sie unter einen Eimer, sondern auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Sechzehnter, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel loben. Siebzehnter, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Worte der Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um sie aufzuheben, sondern um sie zu erfüllen. Achtzehnter, ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird kein einziger Buchstabe oder auch nur ein kleiner Teil des Gesetzes verschwinden, bis alles geschehen ist. Neunzehnter, wer also auch nur das kleinste dieser Gebote missachtet und die Menschen so lehrt, wird im Himmelreich als der geringste gelten. Wer sie aber befolgt und lehrt, wird im Himmelreich als groß gelten. Zwanzigster, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr niemals in das Himmelreich kommen. Einundzwanzigster, ihr habt gehört, dass zu den Menschen von früher gesagt wurde, du sollst nicht töten und wer tötet, muss vor Gericht gestellt werden. Zweiundzwanzigster, ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder grundlos zürnt, muss vor Gericht gestellt werden. Wer seinen Bruder Dummkopf nennt, muss vor den Hohen Rat. Und wer ihn Gottloser nennt, ist der Hölle des Feuers verfallen. 23. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, 24. Dann lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder, danach komm und bring deine Gabe da. 25. Einige dich schnell mit deinem Gegner, solange ihr noch auf dem Weg zum Gericht seid. Sonst übergibt dich der Gegner dem Richter, der Richter dem Gerichtsdiener, und du wirst ins Gefängnis geworfen. 26. Ich versichere dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bevor du auch den letzten kleinen Betrag bezahlt hast. 27. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst nicht die Ehe brechen, 28. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. 29. Wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Es ist besser für dich, wenn ein Teil deines Körpers verloren geht, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. 30. Und wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, wenn ein Teil deines Körpers verloren geht, als dass dein ganzer Körper in die Hölle kommt. 31. Es wurde auch gesagt, wer seine Frau entlässt, soll ihr einen Scheidebrief geben, 32. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlässt, außer wegen Untreue, veranlasst sie zum Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. 33. Ihr habt auch gehört, dass zu den Menschen von früher gesagt wurde, du sollst nicht falsch schwören, sondern dem Herrn deine Schwüre halten, 34. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, 35. noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs. 36. Du sollst auch nicht bei deinem Kopf schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. 37. Euer Wort soll einfach Ja oder Nein sein. Was darüber hinausgeht, kommt vom Bösen. 38. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge und Zahn um Zahn, 39. Ich aber sage euch, leistet dem Bösen keinen Widerstand. Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. 40. Und wenn jemand dich vor Gericht bringen und dir dein Hemd wegnehmen will, dann gib ihm auch deinen Mantel. 41. Wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh 2 Meilen mit ihm. 42. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir etwas leihen möchte. 43. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, 45. Damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. 46. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt es über Gerechte und Ungerechte regnen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn erwartet ihr dann? Tun das nicht auch die Zolleinnehmer? 47. Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch die Menschen, die Gott nicht kennen? 48. Deshalb sollt ihr vollkommen sein, so wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.